Und wenn ich die Kohle nicht pünktlich zusammenkrieg? Ha? Dann ficken sie dich in den Arsch und deine Mutter muss dabei zuschauen. Ihr seid wohl völlig bescheuert geworden. Hey, was ist? Das ganze Stiegenhaus stinkt nach Gras, Shane. Hier, für dich. Ich würde alles geben, sie zu küssen. Ist sie nicht ein bisschen billig, Alter? Sie ist heiß, Shane, Mann. Mein Leben für einen Kuss. Du kannst sie haben. Ich kann sie haben. Scheiße, ja. Für den Kuss? Eine Nacht? Eine Woche? Von mir aus für immer. Man down. Ich war auf dem Arbeitsamt. Ich krieg Geld fürs Nichtstun. Dabei würde ich nichts lieber tun, als zu arbeiten. Ich will wieder auf dem Dach. Aber keiner will ein Humpelbein wie mich. Der Idiot vom Arbeitsamt hat mich in einen Esoterikbuchladen geschickt. Dann ins Callcenter. Nach dem Roman von André Pelz. 2 Tage habe ich es ausgehalten dort. 12 Stunden sitzen und Leuten was am Telefon vorlügen. Dafür bin ich nicht gemacht. Dafür wurde kein Mensch geschaffen. Hörspielbearbeitung und Regie. Ich will wieder auf dem Dach. Näher an die Sonne. Näher an den Himmel. Elisabeth Putz. Kannst du mir einen Fuffi leihen? Hier. Aber keine Schmerztabletten. Scheiße, Shane, Mann, ich brauch das Zeug. Du musst den Kopf freikriegen, Babyface. Du hast den Sturz überlebt. Sitzt nicht im Rollstuhl. Mann, was für ein scheiß Glück du hattest. Ich besorg dir am besten eine Muschi, sonst gehst du mir ja noch kaputt. Aber vergiss nicht, meine Brüder wollen bis zum 1. ihr verdammtes Geld. Sie kriegen es. Am 2., ja? Ich schwöre, am 1. zahlt mich der Meier, am 2. zahle ich dich. Du bist jetzt 25. Du hast kein Auto, kein Fernseher. Du hast nicht mal ein Bett, Alter. Ich habe meine Musik. Ich habe die Sonne. Ich habe Gras. Du bringst mich zum Lachen. Meine rechte Hand bringt mich zum Abspritzen. Was brauche ich mehr? Du könntest das Geld abarbeiten, Babyface. Fahr einmal in der Woche in die Schweiz, hol ein bisschen Dope von den Marokkanern und bring's nach München. Puff! Bist du deine Schulden bei Öcal und Ugi los. Ich vertick keine Drogen. Keiner vermutet, dass ein deutsches Milchgesicht wie du Drogen schmuggelt. Und selbst wenn alle Stricken reißen, du bist nicht vorbestraft. Du kriegst Bewährung. Du kriegst bestimmt Bewährung, Alter. Ich muss mit dir reden. Über Shane. Über deine Schulden. Bald stehe ich wieder auf dem Dach. Dann ist der Albtraum vorbei. Warum gehst du nicht zurück an die Uni? Du würdest bestimmt ein Stipendium bekommen oder ein Darlehen von der Bank. Versuch es wenigstens. Oh ja. Die Banken warten nur auf mich, Bruder. Die schreiben mir eh schon 2-3 Mal die Woche, weil ich so fett im Minus bin. Man muss es versuchen, Kai. Ich will wieder als Dachdecker arbeiten. Ich wäre meine ganze Kindheit an der frischen Luft. Habt ihr unter der Brücke gehaust? Auf dem Bauernhof. Mit deinem Bruder? Mein Stiefbruder. Ich hab gesehen, du schreibst ihm jede Woche einen Brief. Aber er schreibt dir nie. Wann hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Er war 11, ich 15. Ich muss leider. Vorstellungsgespräch. Ich würde dir jeden Job geben, Burczak. Hör zu, Kai. Ich leih dir das Geld, wenn du es brauchst, okay? Ich kann nicht schlafen. Mein Rücken schmerzt. Die Nachbarn sind laut. Feiern jede Nacht. Saufen, fressen, ficken. Hartz IV bis zum Tod. Ich habe ein fettes No Future an die Hauswand gegenüber gesprüht. Ich habe das Gefühl, dass mir die Scheiße bis zum Hals steckt und ich dann nie wieder rauskomme. Ich habe Angst vor allem und jedem, vom Atmen, dem Träumen, meinen Gedanken, meinen Gefühlen, vor dem Morgen. Ich habe manchmal solche Angst, dass ich mir wünschte, ich wäre tot. Damit die Angst ein Ende hat. Mulchak will heiraten. Eine bessere kriegst du nie wieder. Ihr Arsch ist zu fett. Mulchak hat einen geilen Arsch. Der passt nicht mal in der Levi's, Alter. Sie hat einen geilen Arsch. Dann heirate du sie doch. Ihr Bruder würde mich abstechen. Ich kenne euch Türken doch. Was willst du denn damit sagen? Du weißt doch selber, wie es ist. Wenn du keine Türken magst, ja? Warum bin ich dann dein bester Kumpel? Weil ich keinen anderen hab. Hier, für dich. Was ist das? Ticket für eine Runde ficken. Scheiße, was ist denn das für ein Wisch? Lag in meinem Postkasten. Der ist von Mayas Sekretärin. Scheiße. Sehr geehrter Herr Samenweber, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir nach nochmaliger intensiver rechtlicher Prüfung zum Schluss gekommen sind. Kein Fehlverhalten unsererseits. Ihrem Unfall, den wir natürlich sehr bedauern, aufgrund der finanziell angespannten Situation des Ausbleibens eines erhofften Kredits, war die Firma Fritz Mayer gezwungen, letzten Donnerstag Insolvenz anzumelden. Insolvenz! Insolvenz, Mann! Der fette Mayer ist pleite. Der zahlt dir keinen Cent mehr. Der zahlt mir jeden einzelnen Cent. Bei meiner Ehre hat der verfluchte Schwanzlutscher gesagt. Wenn der nicht zahlt, steche ich ihn ab. Ich schwöre. Der muss mir meinen Lohn bezahlen, Mann. Ich bin von einem verdammten Dach gefallen. 6,20 Meter stand im Protokoll der Bullen. Wenn der mich nicht zahlt, schlitze ich ihn auf. Der fette Mayer, ja? Der fickt dich. Ich stehe jetzt davor. Was ist los? Ich stehe vor dem Heim. Ist was passiert? Scheiße, red schon! Boah, das sieht so abgefuckt aus, Mann. Du Arsch, erschreck mich nicht, Mann. Was hast du erwartet? Ein Studentenheim, kein abgefuckten Betonklotz. Oh Mann, das ist die letzte Absteige, Babyfees. Die Dusche ist so klein. Da darfst du auf gar keinen Fall einen Ständer kriegen oder so. Gib das Zeug Rugby, verstanden? Und dann gibt's noch eine kleine Überraschung. Eine Überraschung? Schau doch mal, wer auf Zimmer unter 13 wohnt. Hi, ich bin Marian. Hi, Kai. Was? Kai? Wir sind uns bei Shane begegnet. Was? Du wohnst auf Zimmer 113? Du hast Grübchen. Wenn du lachst, hast du Grübchen in der Wange. Kennst du Rugby? Ah, mal komm mal rein. Du bist also mein neuer Bote. Mit einer schönen Laptop-Tasche voller Gras. Ich hoffe, du endest nicht wie Max. Den hat ein Auto erwischt. Und die Drecksau, die ihn abgestochen hat, hat ihn auch noch an einem Gebüsch an der Isar versteckt, damit ihn so schnell keiner findet. Was ist das? Das hier? Das ist ein kleines Präsent für Violetta, die wohnt hier im vierten Stock. Fuck, Mann. Was soll das? Das ist Koks. Das macht dir nicht ins Hemd. Violetta ist mit dem Heimleiter zusammen, ein hohes Tier im Rathaus. Und wenn sie keinen Koks kriegt, ist sie schlecht drauf. Und wenn sie schlecht drauf ist, ist er schlecht drauf. Und dann räumt er hier so richtig auf und schmeißt uns alle raus. Und warum hat Shane mir nichts davon erzählt? Fick Shane! Öcal und Ugi werden verdammt sauer, wenn es hier nicht nach Plan läuft. Und darum geht's mir, ja? Ich träume. Von einem Sturz. Jede Nacht. Ich falle von Dächern, von Felsen, von Sternen, von Brücken. Aber wenn ich aus den Albträumen hochschrecke, dann liege ich nicht mehr wach und zitternd im Bett und wünsche mir nie geboren worden zu sein, nein. Ich liege da und freue mich auf den Morgen. Denke an Marion. Und dieses Lächeln. Diese Augen. Du mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ich wollte dir nur sagen, dass du einen wichtigen Termin hast. Botschaft? Ja, nächsten Donnerstag, 10 Uhr, Dr. Rensing. Scheiße, Mann, ich gehe zu keinem Psycho-Onkel. Rensing ist Anwalt. Ich hasse Anwälte. Alles Nutten. Mann, Rensing ist mein Anwalt. Ich habe den Job gekriegt. Ich arbeite jetzt in seiner Kanzlei. Du musst die Firma verklagen. Der Meier lacht mich aus. Hör auf mit den Drogen. Hol dir das Geld von der Firma. Das bisschen Gras. Das ist noch keine Drogen. Ey, Burçak, die ganze verdammte Welt kifft. Ich kiffe nicht. Du bist eine Türke, du darfst sowieso nichts. Nicht ficken, nicht kiffen, nicht im Minirock rumrennen. Ey, wir leben nicht im Mittelalter, wie du vielleicht glaubst. Hör auf mit den Drogen. Erst ist es Gras, dann sind es ein paar Pillen, dann Koks, dann Crack, dann Heroin. Who the fuck are you? Kai. Where is Max? He quit. Listen, you fucking cunt. Someone's watching us. Look, over there. Cops. If they come over, you take the shit and run. Wohin? They are coming. Run. Come on. Run. Fuck. Grüezi. Sind die Herrschaften Bahnreisende? Ja. Wohin geht die Reise, wenn man fragen darf? München. Wenn Sie sich bitte ausweisen würden. Lauf ihm nach. Sie bleiben hier. Kennen Sie den Afrikaner? Nein. Er hat sich einfach zu mir an den Tisch gesetzt. Was wollte er? Er wollte mir was andrehen. Was wollte er Ihnen andrehen? Er hat Ihnen Drogen angeboten. Nein, nein. Sondern? Hören Sie, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Jetzt geben Sie ihm nochmal Ihren Ausweis. Ist das seine Tasche? Gehört die ihm? Nein, das ist mein Laptop. Der ist weg. Den sehen wir nicht mehr. Und was ist mit dem? Keine Vorstrafen. Sie begleiten uns trotzdem zu unserem Auto. Wir müssen die Daten aufnehmen. Hören Sie, ich muss nach München. Meine Freundin ist im 9. Monat schwanger. Schön für Sie. Ich muss zu ihr. Sie braucht mich. Sie können sie anrufen. Wir verhandeln nicht. Sie braucht mich. Name? Burçak Çetin. Nummer? Hier. Ich weiß nicht, welche Vorwahl Sie aus der Schweiz wählen müssen. Keine Angst, wir leben hier nicht hinter den Bergen. Dies ist die Mailbox von 0. Sprachbox. 7, 1, hören Sie, ich muss 3, zurück nach München. Ich habe doch überhaupt nichts getan. Bitte kommen Sie mit uns auf die Wache. Next time I tell you run, you run. If you don't do it, I'm gonna kill you. What the fuck did you do to the dog of this lady? You worry about the dog? I killed it. You're a psycho. I just killed the dog of this fucking lady and police let you go. Ich bin mir sicher, dass mein Leben in Gewalt enden wird, Florian. Dass ich jemanden töten werde. Oder dass mich wer totschlägt. Weißt du, manchmal, da wird mir klar, das ganze Leben ist schon vorbei. Alles kommt, wie es kommt. Ich kann da gar nichts mehr ändern. Augen zu und durch. Ich wünschte, ich könnte in einen Fluss steigen. All die Wut, den Hass, den Frust in dem kalten Wasser abstreifen. Ich wünschte, ich könnte einen Schritt zur Seite machen. Nur einen Schritt zur Seite. Und alles wäre anders. Alles wäre gut. Da kommt sie angefahren, unser Mädel von der österreichischen Alm. Ansehen tut man sie nicht. Mach dir mal lieber keine Hoffnung. Was? Ich sagte, mach dir mal lieber keine Hoffnung. Ich bin übrigens Google. Eigentlich heiße ich Klaus. Aber die Leute behaupten, ich würde alles wissen, wie Google eben. Sag mir einen Namen aus dem Heim und ich spuck alle Infos über die Person. Hi. Hi. Gegen kleines Trinkgeld erfährst du alles. Puh, du scheinst ja beliebt zu sein. Kann mich nicht beklagen. Na, ihr seid ja alle eine große Familie, was? Nein, ich habe nur Geburtstag. Wie alt bist du denn? Wie alt bist du? 25. 25? Wow. Du siehst älter aus. Und ich mag Männer, die im Feuer waren. Dr. Rensing, das ist Kai Samweber. Herr Samweber, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Das ist völlig aussichtslos. Es gibt keine aussichtslosen Fälle, Herr Samweber. Keine Chance, ich schwöre. Kaffee? Scheiße, haben Sie eine Aussicht. Da könnten Sie glatt Eintritt verlangen. Man gewöhnt sich dran. Und? Wie fühlt sich das an, zu denen ganz oben zu gehören, ha? Ich glaube nicht, dass ich zu denen ganz oben gehöre. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie so viel Kohle verdienen? Kai! Scheiße. Wer hart arbeitet, der soll gut verdienen. Aber harte Arbeit alleine kann niemals all den Reichtum erklären, den ihr da oben angesammelt habt. Kai, bitte! Ich habe auch hart gearbeitet. Burchak, du weißt das. Ich habe Überstunden ohne Ende gemacht. Aber der Meier hat mir ein halbes Jahr keinen Lohn bezahlt und kein Schmerzensgeld. Nichts. Was habe ich also jetzt von der vielen Arbeit, hä? Nichts als Schulden. Und genau das wollen wir ändern, Herr Samweber. Wenn Sie sich bitte setzen würden. Ihr habt mich zum Krüppel gemacht, die gottverdammten Blutsauger. Kai! Ich will Ihnen ja helfen, Herr Samweber. Ich bin auf Ihrer Seite. Beruhigen Sie sich. Kommen Sie bitte wieder rein. Ich beweise nun der Welt, dass ich wieder auf einem Dach arbeiten kann. Arschloch, du Arschloch! Sorry, Burchak. Also, für wen haben Sie gearbeitet? Für den Meier, Fritz. Aus Giesing. Ja. Und Meier persönlich hat Ihnen gesagt, Sie dürfen sich nicht sichern. Nein. Der Vorarbeiter? Wann hat er das gesagt? Am selben Tag? Vor Beginn der Arbeiten? Als Sie bei der Firma angefangen haben? Als wir im Schloss angefangen haben zu arbeiten. Das war an dem Tag, an dem Sie vom Dach stürzten. Nein, der Unfall geschah erst in der 9. oder 10. Woche. Er sagte, angegotet wird nicht. Irgendwer fragte ihn, ob wir uns nicht angurten müssen und er meinte, willst du bis Weihnachten hier rumhängen? Unsere Auftragsbücher sind voll. Das heißt? Naja, es war klar, dass er nicht wollte, dass wir uns angurten. Aber explizit gesagt hat es nicht. In dem Moment, in dem ich beschließe, einen Joint zu drehen oder diese verfluchten Pillen zu schlucken, klinke ich mich aus der Welt aus. Es gibt nur noch mich. Mich und den Schmerz. Mich und den Rausch. Dazwischen liegen nur Minuten. Ich lege eine Kassette in den alten Rekorder. Ich lege das Eisen neben mich. Damit ich jeden wegballern kann, der es auch nur wagt, meine Wohnung zu betreten. Shane hat es mir gegeben und gesagt, du musst das Feuer sein, Kai. Du musst alles auffressen, was dich vernichten will. Sonst wirst du eines Tages zusehen müssen, wie sie deine Frau ficken und deine Kinder aufschlitzen. Willst du das? Das hat er gesagt. Leid. Das ist der Alk. Das ist nur der Alk. Du darfst es nicht persönlich nehmen. Das ist... Gott, ich habe einfach zu viel getrunken. Was hast du da? Was? Über deinem Hintern. Die Narbe. Die ist hässlich, oder? Nein. Aber sie macht einem Angst, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Kann ich gar nichts mehr machen, haben die Ärzte gesagt. Es bleibt so. Willst du mir nicht sagen, was geschehen ist? Nein. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Woher weißt du von meinem Bruder? Von Shane. Was tut dir leid? Dass ihr nicht zusammen aufgewachsen seid. Dass sich eure Eltern getrennt haben. Das ist lange her. Was hast du mit Shane zu tun? Er war mit meinem Bruder im Gefängnis. Du hast sie gefickt? Wen? Na, Precious 19, Mann. Ich verstehe kein Wort. Gerne auch mit zwei oder drei Männern gleichzeitig. Naturgeil. Ich glaube, ich gehe jetzt mal besser. Marion ist Precious 19. Alter, ich habe keine Ahnung, was du laberst, Rugby. Kennst du Poppen.de? Das ist so eine Sex-Kontaktseite. Naja, und Google hat dann ein Mädel entdeckt, das ihm bekannt vorkam. Scheiße, Rugby, wie zugedröhnt bist du? Poppen.de. Komm mit, ich zeig's dir am Computer. Ich hab ihre Profilseite unter Favoriten gespeichert. Ich komme nicht mehr klar mit dem Menschen, Florian. Seit dem Unfall komme ich einfach nicht mehr mit ihnen klar. Aber wenn ich dann denke, jetzt raste ich aus, jetzt nehme ich einen Baseballschläger und prügle alles kurz und klein, dann geschieht's. Dann geschieht's, dass mir ein Penner den Pulli nachträgt, den ich verloren habe. Dann geschieht's, dass ein Kanake mir Platz in der U-Bahn macht, weil er sieht, dass ich vor Schmerzen im Rücken kaum noch stehen kann. Und dann schäme ich mich für meinen Hass. Dann hasse ich mich für meinen Hass. Und ich merke, ich bin auf einem Höllentrip, von dem ich runterkommen muss. Weil sonst das Schlimmste geschieht. Hör zu, du Schwuchtel. Du glaubst doch, du könntest uns verarschen. Verdammt, was wollt ihr? Du dreckiger Hurensohn. Mann, was ist los mit euch? Kürzlich wollte uns einer verarschen. Den haben sie an der Isar gefunden. Ihr verwechselt mich, okay? Verdammte Scheiße, ihr verwechselt mich. Nein. Du bist doch Kai, nicht wahr? Hm? Du bist Kai und Kai hat einen Fehler gemacht. Hey, wir können das doch regeln, Mann, ja? Ich bin Shanes Kumpel, okay? Und ich bin Shanes Mutter. Hey. Bist du Öcal oder bist du Ugi? Ich bin der dich zum Wein bringt, Schwuchtel. Die Marokkaner haben sich über dich beschwert. Wenn Abdelkader sagt, renn, dann rennst du, verstanden? Ja. Wenn Abdelkader sagt, reiß dir die Eier aus und friss sie, dann reißt du dir deine Eier aus und? Ah. Und? Friss sie. Und? Fress sie doch, Mann! Vermassel uns nicht das Geschäft mit den scheiß Arabern, Kleiner. Fuck. Wer war das? Keine Ahnung. Was wollten sie von dir? Woher weißt du, dass es mehrere waren? Du lässt dich noch nicht von einem Typen so verprügeln, Alter. Hast du Schmerzen? Nö. Hast dich verprügeln lassen, damit du wieder eine ordentliche Dosis kriegst, wa? Nur deshalb. Hier kriegst du das beste Zeug, das beamt dich weg, Shane, ich schwör. Du siehst schlimm aus. Und wieder ein Krankenhauszimmer. Wieder dieser Geruch, diese Geräusche. Die Angst vor diesen endlosen Stunden in der Nacht, in denen ich wach liegen werde. Ich möchte nicht hier sein. Ich möchte nicht allein sein. Ich habe so eine Sehnsucht in mir und ich weiß nicht nach wem oder was. Ich lege mich zurück ins Bett, decke mich bis zum Hals zu, setze die Kopfhörer auf und höre meine Musik. Ich lasse mich treiben in dieser Sehnsucht. So wie ich mich früher auf der Luftmatratze im Sommer den Bach hinuntertreiben ließ und Angela mir immer nachrief. Nicht zu weit. Sonst kommst du nicht mehr zurück. Kai, wir waren bei dir im Krankenhaus. Aber das erste Mal warst du in irgendeinem Aufenthaltsraum Fußball schauen. Und wir konnten dich nicht finden. Und das zweite Mal warst du schon wieder draußen. Warum hast du nie angerufen? Du hast mir gefehlt. Heißt das, wir sind zusammen? Wir müssen reden, Kai. Hast du so eine Kontaktanzeige ins Netz gestellt? Ist es das, was du mir sagen willst? Wäre das so schlimm? Ja. Warum? Das sind verdammte Fickfotos. Das sind keine Fickfotos. Aber Nacktfotos. Mein Gott, ja. Ich habe die Anzeige aber nicht aufgegeben. Und wer bitte sonst? Mein Ex. Er wollte sich rächen. Alles klar, das ist doch nicht alles. Komm. Wenn du meinst? Soll ich Google fragen? Du kannst die ganze Welt fragen. Ich will aber die Wahrheit und ich will sie von dir. Weißt du was? Dann such mal brav nach ihr. Und wenn du sie gefunden hast, erzähl sie mir. Scheiße, ich weiß nicht, wann das angefangen hat mit den Halluzinationen. Ich sehe in der Nacht finstere Gestalten herumlungern. Hinter jedem Baum, hinter jedem geparkten Auto. Überall lauern mir diese Teufel auf. Überall ist Bewegung, Gefahr. Scheiße, ja, ich sollte kürzer treten. Und ja, ich werde kürzer treten, Florian, ich schwöre. Ich hab Marion. Ich brauche keine Scheißdrogen mehr. Sam Weber! Sam Weber, mach auf! Armin. Servus, Sam Weber. Wie geht's? Alles klar? Geht so, was willst du? Hast du ein Bier? Nicht für dich. Was soll das heißen? Warum hast du mich nach meinem Unfall nicht im Krankenhaus besucht? Keiner von euch Kollegen war da. Man durfte dich gar nicht besuchen. Nur die ersten 3 Tage nicht. Der Meier wollte das nicht, dass wir zu viel plaudern. Ich verklag den Meier. Ich habe einen Top-Anwalt. Dr. Rensing, das ist ein Top-Anwalt. Ey, lass den Meier in Frieden. Ich lass den bluten, ich schwör. Du warst freiwillig so lang auf dem Dach. Jeder von uns war freiwillig dort oben. Und wenn ich nicht mitgemacht hätte? Was dann? Dann hätte mich der Meier noch am selben Tag rausgeschmissen, verdammt. Du warst bei einer Leasingfirma unter Vertrag. Verklag die doch. Hast schwarz gearbeitet. Keiner hat dich dazu gezwungen. Warum verteidigst du den Meier? Weil ich immer noch für den arbeite. Er hat eine neue Firma gegründet. Leck mich am Arsch, du bist ein Verräter. Los, hau ab. Soll ich dir was verraten? Los, verschwinde. Dein Anwalt, dieser Rensing, und unser Meier, das sind Golffreunde. Was glaubst du, wie die über dich gelacht haben? Der Meier hat uns erzählt, du hättest bei dem Rensing so rumgesponnen, dass er schon nach den Herren mit der Zwangsjacke rufen wollte. Auf jeden Fall hätten deine Aussagen beim Rensing Meier geholfen, keinen Fehler zu machen. Du Depp, hast dir dein eigenes Grab geschaufelt und das nicht mal bemerkt. Was hast du eigentlich mit den scheiß Nazis am Hut, Armin? Du ziehst mit den Türken um die Ecke, ich mit den Rechten. Jeder, wie er es mag. Du lebst wie eine Ratte, Sam Weber. Sieh dich doch an. Ich würde mich schämen. Was sagst du da? Woher hast du denn das Eisen? Bestimmt von einem Kanaken. Ich knall dich ab, ich schwöre, ich knall dich ab. Ich zähle bis 5. Du drückst niemals ab. Niemals. 1, 2, 3, 4. Lauf, Armin! Lauf so schnell du kannst! Lass endlich mal deinen Boiler reparieren. Das Ding erschlägt dich noch. Woher kennst du Marion? Ich kenne sie nur flüchtig. Ach, leck mich, Shane. Ich kenne ihren Bruder David, okay? Ich hab mal mit ihm ein Auto geknackt. So einen richtig geilen Alpha. Wir waren blau, der Besitzer war nüchtern. Der tauchte aus dem Nichts auf und wollte uns die Karre nicht überlassen. Ich hab ihm einen richtig krassen in den Bauch gegeben. Vielleicht ein bisschen zu heftig. Ist irgendwas geplatzt da drin oder so. War nicht schlimm. War echt nicht schlimm, aber der Richter war halt anderer Meinung. David und ich waren zusammen im Knast, Mann. Ich kann nicht glauben, dass Marion so einen Assi als Bruder hat. Wie ernst ist das mit der Kleinen? Da sind Nacktfotos im Internet. Nacktfotos? Sie behauptet, ihr Ex hätte sie reingestellt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Denkst du, die ganzen Fickfotos im Netz würden die Mädchen selber reinstellen? Nein. Aber hätte ihr Freund einen Account eröffnet, hätte er sie dreckige Schlampe 19 oder geile Sau genannt. Aber bestimmt nicht Precious. So nennt man doch niemanden, den man hasst. Hör zu, Kai. Wir sollten uns in nächster Zeit nicht mehr treffen. Ich glaube, dass die Bullen dir auf den Fersen sind. Wenn sie dich hops nehmen, möchte ich nicht, dass die eine Verbindung zu mir herstellen. Fick dich, Shane. Was soll ich denn ohne dich machen, Mann? Ist ja nur für 2-3 Wochen, verstehst du? Dann wird alles so wie früher. Ehrenmord. Ich will bei dir schlafen, Kai. Ich will mit dir einschlafen. In meiner Wohnung. Wo denn sonst? Scheinst ja nicht gerade begeistert zu sein. Naja, ich... Ich hol mir noch schnell ein paar Sachen, ja? Warte draußen auf mich. Was ist los? Nichts, ich muss zu Shane. Jetzt? Ja, es ist ein Notfall. Bochak, es ist eine gute Freundin von mir und Shane und sie hat eine SMS geschickt. Und das ist nicht dein Ernst. Das ist wichtig, okay? Idiot. Du Idiot. Was bildest du dir eigentlich ein? Du bist ja nur ein kleiner Kurier. Ich bin kein Kurier. Ah, du fährst nicht in die Schweiz, um eine Tasche voller Gras zu holen? Und? Wer kifft denn die Scheiße, hä? Ich schmuggle kein Crack, kein Meth, kein Koks, kein Heroin, nur gottverdammtes Hasch. Schau dir doch das einmal an. Die kiffen so gut wie alle. Ich nicht. Na und, du säufst. Jemanden wie dich kann man auch schwer nüchtern ertragen. Und weißt du, was für mich schwer zu ertragen ist? Dass du deine Titten und deinen Arsch der ganzen Welt zeigst. Das macht aber niemanden krank. Doch, mich. Eine Schlampe als Freundin zu haben, das macht mich krank. Mann, Alter. Habe ich dir nicht gesagt, dass wir uns nicht treffen sollen, verdammt nochmal? Wo ist Burçak? Weg. Nach Ankara. Was ist das? Mann, liest du eigentlich alle meine Briefe? Ich krieg doch nie Post. Ist von deiner Ex oder so? Ex-Stiefmutter, Angela. Sie hat dir 2 Zugtickets München-Innsbruck und retour geschickt? Shane, hast du was mit Marion? Was? Fickst du Marion? Hier ist Burçak. Fuck, Burçak, wo bist du? Die Polizei war letzte Woche bei mir. Hast du denen erzählt, ich wäre deine schwangere Freundin oder was? Die fragten nämlich, ob mit meinem Baby alles in Ordnung wäre. Ich hab doch sonst niemanden, Burçak. Dich und Shane, sonst niemanden. Du Idiot, hast denen meine Handynummer gegeben. Die Bullen sind extra in die Türkei geflogen wegen der Scheiße? Gestanden. Oh, bist du wieder in München? Also Shane... Wenn ich nur 3 Tage mal nicht an mein Handy gehe, glaubt er, mich hätte wer verschleppt und verheiratet. Im Übrigen glaube ich, dass Shane was mit Marion hat. Wie kommst du drauf? Ich habe die beiden gesehen. Rummachen? Nein, reden. Aber vor seiner Wohnung um Mitternacht. Und ich muss dir noch was sagen. Lass mich raten, ich krieg keine Kohle von Meier. Leid, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass... Fuck, Burçak, dieser Rensing ist so ein Hurensohn. Wie kannst du sowas sagen? Glaubst du, der lässt normalerweise Typen wie dich in seine Kanzlei um... Schwör bei Gott, dass du nichts mit Shane hast. Sag mal, spinnst du? Schwör's bei Gott. Ich habe nichts mit Shane. Und wenn er es mir gesagt hat? Dann lügt er. Warum triffst du ihn heimlich? In der Nacht. Er kennt meinen Bruder, das weißt du. Und jetzt will ich was trinken. Was war denn das für eine Zeremonie eben? Man, du musst nicht alles wissen. Marion, Marion. Für 50 Euro erfährst du alles, was es über sie zu wissen gibt. Fick dich, Google. Ich habe keine 50. Tja. Ich habe 8 Euro. Sag mir ein Drittel von dem, was du weißt. Also, pass auf. Marion hängt bei Shane ab, weil ihr Bruder Öcal und Ugi eine dicke Stange Geld schuldet. David hat mal eine fette Summe verspielt an ein paar Russen. Das Problem ist, dass der Typ zurzeit in der Drogenklinik sitzt und nichts arbeiten kann. Stoß mich. Oder, Baby? Ja, stoß mich. Oh ja. Härter. Härter. Beweg deinen Arsch. Tiefer. Mal los, gib's mir. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ja, ja. Ich besorg's dir. Scheiß Nutte. Nutte? Was ist denn jetzt los, Baby? Mach weiter. Ey, hast du Nutte gesagt? Und? Nenn mich nicht Nutte. Jetzt hier den nicht. Komm, mach weiter. Das macht dich doch richtig scharf. Gib zu. Das magst du doch, wenn ich so rede. Konntest du das tun, Marian? Wie kannst du mich so betrügen? Du hast alles kaputt gemacht. Ich hab doch sonst nichts außer dir. Marian? Hey. Hey. Hörst du mich? Was haben sie mit dir gemacht, Kleine? Wach auf. Wach auf. Shane, ich bin krank. Was du nicht sagst. Hör zu, ich konnte nicht fahren. Die Marokkaner sind verdammt sauer. Wir brauchen unsere Kohle. Verkaufen die ihre Ware nicht? Haben ihre Familie nichts zu fressen? Mann, mir geht's dreckig. Nächste Woche ist das große Heimfest. Da brauche ich dich. Hast du verstanden? Das wird deine letzte Fahrt. Mach bloß keinen Scheiß. Marion hat überlebt. Ich schmeiß mir nichts mehr ein, ich sauf nicht mehr, ich esse nichts mehr. Trinke nur mehr unzählige Espressos am Tag, schütte Unmengen von billigem Kaffeepulver in heißes Wasser. Ich halte den Deal ein, den ich mit Gott gemacht habe, als ich die leere Schachtel Valium neben mir fand. Der Deal lautet: Wenn sie überlebt, werde ich clean. Ich muss mit dir übers Heimfest reden. Es gibt ein Problem. Vorgestern waren zwei Bullen da. Scheiße. Und die haben ein paar Leute ausgequetscht. Oh, fuck. Ich sag dir, da liegt was in der Luft. Ich hab ein verflucht schlechtes Gefühl. Ich werde da keine Drogen verkaufen. Scheiße, Rugby, Mann. Ich brauch die Kohle. Ich brauch die verdammte Kohle, Mann. Ich auch. Aber wenn wir auffliegen, ist alles vorbei. Lass uns einen Monat Pause machen. Nein. Ich muss nach Innsbruck. Was willst du in Innsbruck? Ich musste was klären. Uralte Geschichte. Na, jeder hat Leichen im Keller. Ja, ich habe nur eine, aber die stinkt für 10. Dann vergrab sie lieber tief. Das kann ich nur, wenn ich dir das Zeug bringen darf. Okay. Ich tue das nur dir zuliebe. Aber jetzt hau ab. Hey. Warum meldest du dich nicht mehr? Was ist los? Du willst mit mir Schluss machen. Lass mich vorbei. Was habe ich getan? Lass mich. Ich liebe dich, Kai. Ein Dreck tust du. Warum lügst du mich an, hä? Warum? Warum schreist du so? Spinnst du? Wenn du mit mir Schluss machen willst, dann sag's. Erspar uns das Scheißtheater. Okay. Ich will Schluss machen. Das ist nicht dein Ernst. Es ist aus, Marian. Warum? Wenn du das nicht selber weißt, kann ich dir auch nicht helfen. Hat Shane was erzählt? Ich war in Shanes Wohnung. Da hast du es gerade mit zwei Yuppies getrieben. Und ich habe im Bad gesessen und alles mit angehört. Weißt du, und als ich nicht mehr ausgehalten habe, bin ich raus. Und als ich zurückkam, habe ich dich gefunden. Wer glaubst du, hat den Notarzt gerufen? Wer? Glaubst du, ich tue das alles zum Spaß? Hast du eine Ahnung, durch welche Hölle ich gehe? Das, was ich gehört habe, klang fast so, als hättest du eine Menge Spaß gehabt. Alle wussten, dass du eine Hure bist, nur ich wusste es nicht. Komm her. Na komm schon. Dreh dich um. Dreh dich um. Na komm, dreh dich um. Hose runter. Du machst mir Angst. Ich möchte, dass du fühlst, was ich fühle. Hör auf, mir Angst zu machen. So fühle ich mich, Mann. Genauso. als will mich irgendwer in den Arsch wehen. Du tust mir weh. Hör auf damit. Hier. Ist das genug Geld für einmal Finger in den Arsch, hä? Damit du es weißt, du Scheißkerl. Ich habe mich nur von dir ficken lassen, weil Chemie mich dafür bezahlt hat. Nur deshalb. Ist das Ihre Tasche? Ob das Ihre Tasche ist? Nächster Halt. Ja, das ist meine Tasche. München, Ostbahnhof. Öffnen Sie die Tasche. Der Meier hat mich zum Krüppel gemacht und dann auf dem Berg Schulden sitzen lassen. Den zieht keiner zur Rechenschaft. Öffnen Sie die Tasche. Ich will nur überleben. Kapieren Sie das denn nicht? Ich habe Schulden. Wenn ich die nicht abbezahle, dann machen die mich fertig. So kurz vorm Ziel, Mann. Das war meine letzte Fahrt, Bulle. Die machen mich fertig, verstehen Sie? Was ist mit Ihnen los? Jetzt beruhigen Sie sich. Ich reiß mir den Arsch auf, Mann. Ich schwöre, ich tue alles dafür. Ich will wieder auf Null. Alles auf Null. Ich will doch nur mein altes Leben zurück. Nicht! Ich hatte einen Unfall, nicht... Fuck! So, jetzt kriegst du mal ein feines Zimmerchen, in dem du viel Zeit hast, nachzudenken. Und ein paar nette Kollegen hast du dort bestimmt auch. Kai, wo zum Teufel hast du gesteckt? Fuck Rugby, Mann. Abdelkader hat uns gefickt, in der Tasche war kein Gras. Nicht einmal Koks für Violetta, nichts, Mann, nur ein Schafsfeld. Du verarschst mich, was? Mann, die Tasche war leer. Du willst doch nicht etwa sagen, dass du keinen Blick reingeworfen hast, als du dem Typen das Geld gegeben hast. Scheiße. Klär das mit Shane, ich zahl für nichts, was ich nicht bekommen hab. Willst du den Start verpassen? Scheiße. Wo bin ich? Im Flieger. In was für ein Flieger? Mann, was zum Teufel hast du dir gestern eingeschmissen? Du bist selbst in die Maschine gestiegen. Bin ich? Du hast Pilze gegessen, du Idiot. Wo fliegen wir hin? Innsbruck. Ich darf nicht in die Schweiz, Kai. Innsbruck ist nicht die Schweiz, Mann. Wo sollen wir pennen? Bei Angela. Ich bin schon gespannt auf deinen Bruder. Mein Bruder ist tot. Du hast die ganze Zeit einem Toten Briefe geschrieben, oder was? Ich habe mir selber Briefe geschrieben, ansonsten wäre ich verrückt geworden. Warum war die Tasche leer, Shane? Ich habe Abdelkader angerufen und gesagt, verdick das Zeug in der Schweiz und behalt die Kohle. Du spinnst, Shane. Scheiß drauf, ich habe meine Karre verkauft. Du hast meinen Arsch gerettet. Nein, Babyface, ich habe meinen Arsch gerettet. Du hättest ja doch eh geplaudert. Wie viel Geld schuldet David deinem Bruder noch? So viel, wie du ihnen insgesamt schuldig warst. Ich möchte, dass meine Fahrten in die Schweiz David angerechnet werden. Wer hat die denn ins Hirn geschissen, Alter? Moment. Nur ein Moment. Die Katze. Das gibt's doch nicht. Deine Mutter ist eine Negerin? Hallo, Kai. Hi. Das ist mein Kumpel Shane. Kommt rein. Danke. Und? Wie geht's dir? Was machst du? Wie geht's deinem Vater? Ich hoffe schlecht. Was arbeiten Sie? Ich bin Altenpflegerin. Sie sollten es als Fotomodell versuchen. Dürfen wir heute bei dir übernachten? In Ordnung. Ich richte euch das Zimmer her. Das muss doch Folter sein, so eine geile Niggerin als Mutter zu haben. Sie ist meine Stiefmutter. Noch schlimmer. Hast du Marion Geld gegeben, damit sie mit mir rummacht? Nein, Mann. Wo ist Shane? Weg. In der Stadt. Ich muss dir was sagen. Was soll all die Briefe? Ich habe sie gelesen. Dazu hattest du kein Recht. Ich wollte das nicht mit Florian. Es war ein Unfall. Es war kein Unfall. Ich will davon nichts hören. Doch, du musst. Er ist ins Wasser gefallen. Ich hätte euch niemals alleine an den Fluss lassen dürfen. Es war kein Unfall. Hör auf! Lass mich ausreden, okay? Nein! Ich weiß, dass du ihn geschubst hast. Ich weiß das doch. Du weißt es? Ich habe es gesehen. Du kannst Florian nicht wieder lebendig machen, Kai. Ich glaube, du hast dich überhaupt nicht verändert, ha? Du hast deine Freundin, weil sie sich prostituiert. Du hast sie, weil sie schwach ist. Weil sie gedemütigt wird. Genauso wie Florian damals gedemütigt worden ist. Weil er schwarz war. Du hast die Schwachen. Und du hast überhaupt gar keinen Mut, für sie zu kämpfen. Was tust du für deine Freundin? Hm? Was tust du für die Liebe? Ich zahle gerade die Schulden ab. Von der Nutte. Was soll ich denn noch tun? Ihr verzeihen. Es klingt verrückt und bescheuert, aber ich habe dich geschubst, weil ich dich geliebt habe, Florian. Ich habe dich geliebt wie einen Bruder. Und ich habe dich gehasst wie meinen größten Feind. Weil du dich nie gewehrt hast. Weil du all das ertragen hast. Ich wollte, dass das ein Ende hat. Ich konnte nicht länger mit ansehen, wie sie den Bimbo herumschubsten. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Das war mein letzter Brief an dich. Jetzt hast du deine Ruhe vor mir. Bye-bye, kleiner Bruder. Ich glaube, ich kann nicht leben ohne Marion. Ich krepier, Shane. Ihr Lächeln, ihre Küsse. Das war alles nur Show. Nur am Anfang. Das will nicht in meinen Kopf. Dass alles gespielt war. Ich habe ihr 2 Wochen was von den Schulden gutgeschrieben. Danach hat sie alles freiwillig getan. Sie war verknallt in dich, Mann. Die wollte dich. Du hast es vermasselt. Sie wollen Selbstanzeige erstatten. Selbstanzeige? Was wollen Sie mir denn erzählen, Sam Weber? Ich will nicht in den Knast. Mit einem Fuß stehen Sie schon drin. Gibt's nicht sowas wie eine Grundzeugenregelung? Mensch, Sam Weber, Sie haben kiloweise Drogen ins Land gebracht. Für einen Bruchteil davon würden Sie in anderen Ländern gehängt werden. Ohne mich kommen Sie nicht an die Hintermänner ran? Ich kann ein gutes Wort für Sie einlegen. Aber dann will ich etwas Handfestes. Kein Junkie-Blabla. Also, was haben Sie mir zu bieten? Max Schmeling. Die haben den vor ein Auto geschmissen, mein Vorgänger. Alle dachten, es wäre ein Unfall mit Fahrerflucht gewesen, aber es war kein Unfall. Und wie sollen wir das den 3i-Dienst beweisen? Samuel war nicht dabei. Er hat nichts damit zu tun. Sie müssen Ihren Kumpel nicht in Schutz nehmen. Im Gegenteil. Mann, Shane hat nichts damit zu tun. Mann, er war einer der Männer, die Sie verprügelt haben. Klar. Damals am Wettersteinplatz, als man sie verprügelt hat, da wurden 3 junge Männer kurze Zeit später auf einer Überwachungskamera an einem Geldautomaten aufgenommen. Wollen Sie das Bild sehen? Marion. Hau ab. Warte bitte. Ich liebe dich immer noch, Marion. Egal, was passiert ist. Ich will nicht, dass du David Schulden bezahlst, okay? Aber du musst dich nicht mehr verkaufen. So verkaufe ich mich an dich. Das ist alles kaputt. Aber warum, Marion? Marion, es tut mir doch leid. Warum? Ganz einfach. Weil ich Angst vor dir habe. Das ist so kindisch. Herr Dr. Rensing, sprechen Sie mit Herrn Meier meinen Fall? Was soll das? Was fällt Ihnen ein? Geht es hier um meinen Fall, Herr Doktor? Ich möchte auf dem Laufenden gehalten werden, das ist alles. Schön, auch dich zu sehen, Meier. Als du dich nach der Pleite verkrümelt hast, habe ich mir dein Haus in Harlaching angesehen. Kannst du dir vorstellen, was ich für eine Wut bekam, als ich vor dem Ding stand? Was geht dich mein Haus an, Sam Weber? Bei meiner Ehre, Meier. Bei meiner Ehre, hast du gesagt. Kommen Sie bitte sofort hoch, hier rastet einer aus. Was ist los, Sam Weber? Zu hoher Blutdruck? Ich wollte nur mein Geld. Mickrige 4.000 Euro hätten mich und Marion gerettet. Von was redest du, Sam Weber? Du hast uns getötet. Okay, du kriegst dein Geld. Du kriegst dein Geld hier und jetzt. und ich zahle es aus meiner eigenen Tasche. Du kriegst dein Geld und wir vergessen die Sache. Fick dein Geld, Meier. Ich will dich. Kai, gib mir die Waffe. Willst du die beiden etwa abknallen, Burczak? Bitte, gib mir die Waffe. Mitkommen, beide. Raussteigen. Du bist nicht ganz dicht. Du hast noch nie da oben gestanden, oder? Kein einziges Mal habe ich dich auf einem unserer Dächer gesehen. Ich bin nicht schwindelfrei. Wenn Sie ihn töten, Herr Samenweber, kommen Sie nie wieder aus dem Gefängnis. Du auch. Du auch da raus. Umdrehen. Dreh dich um. Schau hinunter. Und jetzt schön da draußen bleiben. Man down. Nach dem Roman von André Pelz. Mit Pit Bukowski, Vulkan Akdar, Cosima Leninger, Nisan Arıkan, Till Butterbach, Daniel Michel, Manjo Dumbia, Philipp Graber, Annelore Sabach, Christine Kutschera, Sebastian Zimler, Benjamin Morik, Cem Ali Gültekin, Volkan Özcan, Marek Harloff, Christian Lesiak, Christoph Tomanek und Dayan Kodur. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Alexandra Grandl und Anne Abendroth. Bearbeitung und Regie Elisabeth Putz. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.